Was erwartet Sie heute Abend in unserer Radiorevue? Gleich im Anschluss ein Science-Fiction-Hörspiel. Und danach in einer guten Stunde etwas seltsam anmutende Lautmalereien. Ampf. Ampf, Ampf. Ampf, Natz, Ampf, Ampf, Natz. Ampf, Natz, Ampf, Ampf, Natz, Ampf. Ampf, Nanz, Ampf, Ampf, Nanz. Wie bitte? Was soll sich denn hinter diesen Wortfetzen verbergen? Hören wir doch noch einmal etwas genauer hin. Ampf, Nanz, Ampf, Ampf, Manz, Ampf, Ampf, Nanz, Ampf, Ampf, Nitz, Mampf, Ampf. Manz, Nanz, Bampf, Nins, Mampf, Bampf, Mumpf, Manz, Ampf, Map, Map, Mam. Das klingt doch so ähnlich wie Finanzamt, oder doch nicht? Xaver Frühbeiß präsentiert Christian Ide Hinzes Nanz Ampf in seiner Sendung für Leute mit Sinn für Außergewöhnliches. Vorsicht, Musik um 20.05 Uhr in Bayern 2 Radio. Gerade war es 19 Uhr und damit Zeit für unsere Hörspielreihe Veränderte Welten. Jeden Abend um diese Zeit präsentieren wir bis zum 6. Januar Klassiker des Science-Fiction-Hörspiels. Heute Angst unter Bäumen von Ursula K. Le Guin, ein Hörspiel, das 1985 im Bayerischen Rundfunk entstanden ist. Le Guin ist eine der wenigen Autorinnen der angloamerikanischen Science-Fiction-Literatur. Sie besitzt eine große Fangemeinde in Europa und Amerika. Sie lebt heute in Portland, Oregon. Die Autorin wurde 1929 in Berkeley, Kalifornien, als Tochter eines Anthropologen und einer Schriftstellerin geboren. 1953 heiratete sie den französischen Historiker Charles Le Guin. Ursula Le Guin veröffentlicht seit den 50er Jahren Lyrik und Prosa. Ihren Durchbruch erzielte sie 1969 mit dem Science-Fiction-Roman Winterplanet, für den sie mehrere Preise erhielt. Neben Science-Fiction-Texten schreibt Le Guin auch Kinderbücher, literaturkritische Essays und Fantasy-Romane. Die Bücher wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem National Book Award, dem American Book Award und dem World Fantasy Award. In Angst unter Bäumen, einem Psychokrimi, den wir in der nächsten Stunde bringen, begibt sich eine sechsköpfige Forschergruppe irgendwann in einer sehr fernen Zukunft auf eine Expedition jenseits der Grenzen des bekannten Weltraums. Zum Team gehört auch ein Emphat, ein Mann, der die seltene Gabe hat, die Gefühle und Empfindungen seiner Umgebung genauestens zu spüren. Als die Forscher auf einen grünen Planeten stoßen, auf dem es keinerlei tierische oder menschliche Wesen gibt, dafür aber umso mehr pflanzliches Leben, geschehen bald merkwürdige, beängstigende Dinge. Hören Sie nun Angst unter Bäumen von Ursula Le Guin aus dem Amerikanischen von Gisela Stege. Bearbeitung Regine Arem. Regie Ernst Wendt. Expeditionen in unbekannte Gegenden des Weltraums dauern ein paar Jahre. Auf der Erde vergehen währenddessen Jahrhunderte. Und niemand kann sich vorstellen, wie es dann auf der Erde aussieht. Wer sich also für solch eine Expedition meldet, der muss irgendwie verrückt sein. Verrückt. Jeder Einzelne. Ich kann ihn nicht ausstehen. Wir waren sechs, als wir die Fähre bestiegen. Sie brachte uns zu unserem Raumschiff. Ich, Aitu Tomiko, war auf Beschluss der Behörde zum Koordinator des Teams ernannt worden. Ein paar Millionen Kilometer von der Erde entfernt trafen wir dann auf das Schiff. Und durch ein Verbindungsrohr gelangten wir hinein. Die Fähre kehrte zurück. Als Nani Foyle, unser Navigator, brachte die Gum, das war der Name unseres Raumschiffes, auf den Weg. Unser Ziel

Alles ist gut. Wo sind Sie? Kommen Sie zurück, Osten. Ich bleibe. Aber Sie können hier nicht bleiben. Ich bleibe hier. Sie wären doch ganz alleine, Osten. Hört. Hört mich. Ich bin euch wohlgesonnen. Osten. Osten. Osten, ich komme wieder. Ich muss Harfex zum Lager zurückbringen. Dann komme ich wieder. Anfangs flogen wir noch jeden Tag in den Wald und suchten da in dem Gebiet um den kahlen Hügel nach Osten. Dabei ließen wir Berge von Vorräten für ihn zurück. Lebensmittel, Kleidung, Zelte und Werkzeug. Schließlich gaben wir die Suche nach ihm auf. Wie sollten wir einen einzelnen Mann in jenen unendlichen, dämmerigen Labyrinthen finden? Einen Mann, der gar nicht gefunden werden wollte. Aber wir zweifelten nicht daran, dass er dort war, weil die Angst fort war. Osten hatte die Angst in sich aufgenommen und damit überwunden. Er hatte sich ganz an das Fremde hingegeben und dadurch uns alle erlöst. Wir waren nur noch vier, als wir zur Erde zurückkehrten. Unser Sensor Osten blieb auf dem grünen Planeten zurück. Biologe Harfex war vor Angst gestorben. Angst unter Bäumen von Ursula K. Le Guin. Aus dem Amerikanischen von Gisela Stege. Bearbeitung Regine Ahren. Es sprachen Heito Tomiko, Cornelia Frohbös, Esquana, Irene Klarin, Osten, Ernst Jacobi, Porlock, Michael Habeck, Harfex, Hans-Reinhard Müller, Asnani Foyl, Jacques Breuer, Regie Ernst Wendt. Produktion Bayerischer Rundfunk, Süddeutscher Rundfunk 1985. Morgen setzen wir die Reihe Veränderte Welten fort mit dem Hörspiel Zentropolis von Walter Adler aus dem Jahr 1975.